Stop ihn zu verstören, was du da kennst. Abdul! Was ist das, wenn ich mal fragen dürfte? Das ist ein Aufnahmegerät. Müssten Sie damit aufnehmen? Von der Bockstraße und der Schillerstraße. Hört sich gerade aufgenommen? Ja. Geht so? Das ist für so ein Internetradio. Wenn man so eine Landkarte sehen und kann dann gleichzeitig so den Klang an der Straße sehen. So, das machen Sie überall. Nicht überall, aber hier in Neukölln. Ja, aber dann sind Sie gerade in der Straße, ganz ehrlich. Ja, was schön. Sie sollten lieber Cottbusser Damm, Cottbusser Tor, Karl-Marx-Straße, Hermannplatz, da so. Ja. Schönen Tag. Ja, ja.